Wir denken heute an dich. Einen Stuart und vergessen werden wir dich nicht. Einen Stuart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Lebensmittel.